Hallo, meine lieben Audio-Walker-Freunde des Spaziergangs. Mein Name ist Mathilde und ihr hört gerade den Audio-Walk extra entworfen für das UFO-Universität-Abschlussfestival. Heute beginnt der Audio-Walk, genau, Sie hören es richtig, hier an der UFO-Universität, die jetzt, wie ich gerade sehe, übrigens geschlossen wird, denn hier eröffnet ab 1.8. ein 99-Cent-Shop. Traurig, aber wahr. Also ich persönlich befinde mich jetzt gerade genau auf der Adam-Kokoff-Straße und neben mir stehen die zwei gelben Telefonhäuschen. Also wenn Sie hier sind, sind Sie richtig. Ansonsten laufen Sie da bitte hin. So, unser Spaziergang soll hier beginnen und ich würde sagen, es kann auch gleich losgehen. Und ich würde sagen, alle Mann nach rechts laufen und mit rechts meine ich über die Kreuzung drüber gehen in die Heinrich- und Thomas-Mann-Straße. Und das ist die Straße, wo dieses quasi Einfahrt-Verboten-Schild steht, dieses rote mit dem weißen Balken und das mit dem Fahrradfahrer frei. So, ich würde sagen, schön aufpassen beim Straßenüberqueren, nach links und rechts gucken, damit wir nicht überfahren werden. Bei uns ist gerade frei. So. Ja, also wir wollen uns heute mit Straßen und Straßennamen beschäftigen. Also mit Dingen, die wir jeden Tag sehen und benutzen. Und da können wir als Grundannahme schon mal nehmen, dass es Straßen schon lange gibt, aber Straßennamen eben noch nicht. Genau, so, ich habe jetzt die Straße überquert und laufe langsam. Und wir sollten halt auch langsam und gemütlich alle zusammenlaufen. Im Moment auch wirklich langsam, denn wir haben Zeit und wollen die uns auch nehmen. Und ich will Ihnen ein bisschen was erklären, also nur nicht zu schnell. So, mein erstes Experiment mit Ihnen ist, dass wir uns jetzt im Kopf mal den Stadtplan von Halle vorstellen. Wir befinden uns gerade in der nördlichen Innenstadt. Und wenn wir jetzt genau in die andere Richtung gelaufen wären, wären wir ins Paulusviertel gekommen. So, und wenn wir uns diese Gegenden sozusagen imaginär vorstellen, wenn wir uns dann dort umschauen würden, haben wir fast nur Gründerzeitbauten, soweit das Auge reicht. Und das sind alles Häuser, die entstanden sind, als in Deutschland der große Industrialisierungsboom losging. Da weht der Geist der Gründer des Bürgertums und des Geldes. Und wie heißen die Straßen dort? Natürlich Goethe, Herde, Wieland oder Lessingstraße. Also eben nach den großen deutschen Klassikern. So, um nur zu gucken, dass wir auch richtig sind. Also ich befinde mich jetzt gerade auf der Höhe Kulturwissenschaftliches Institut. Das ist das Haus mit dem roten Backstein und mit der Hausnummer 26. Also wir sollten auch immer gucken, dass wir alle ein bisschen zusammenbleiben. Ich würde sagen, hier können wir dann auch erstmal ganz kurz stehen bleiben. Sie können sich ein bisschen umgucken und ich erzähle weiter über den Stadtplan. So, in unserem Kopf können wir dann in den Süden von Halle gehen. Dort wohnen viele Menschen in sozialistischen Häusern, gebaut für die Arbeiter der DDR. Die Straßen dort heißen nach Erich Weinert, Bertolt Brecht oder Erich Kästner, also großen linksgesinnten Schriftstellern. Und dann können wir nochmal in den Osten von Halle gehen. Hinterm Hauptbahnhof können wir da auf der Europachaussee Richtung Wirtschaftsstandort Halle fahren und in die Fabriken gelangen wir auf der Chemie- und Industriestraße. Zu erwähnen bleibt dann noch am Ende die Peripherie der Stadt. Hier finden wir vor allem Primel, Tulpen und Schulwege zwischen grünen Einfamilienhäusern und ruhigen Straßen. Ja, aber zurück in die Heinrich- und Thomas-Mann-Straße. Hier befinden wir uns jetzt gerade und ja, ich möchte Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Können Sie sich eine Goethestraße in der Silberhöhe vorstellen oder einen Primelweg am Bahnhof? Also wahrscheinlich nicht, ne? Und wahrscheinlich konnten das die regierenden Stadträte, die den Straßen ihren Namen gaben, wohl auch nicht. Na egal, wir finden uns jetzt auf alle Fälle in der Heinrich-Thomas-Mann-Straße. Die erhielt ihren Namen in den 50er Jahren. Da gab es nämlich eine große Welle der Straßenumbenennung. Und wir laufen jetzt wieder los. Also schön weiter die Thomas-Mann-Straße entlang, Heinrich- und Thomas-Mann-Straße. Und wenn Sie sich diese Straße mal so ansehen, dann hat die viele Eigenschaften. Also sie ist kurz, sie ist gepflastert, sie hat eine minimale Steigung und an den Extremen befinden sich Häuser. Straßennamen könnten also die Straße beschreiben, die sie bezeichnen. Dann könnte man die Adam-Kokoff-Straße zum Beispiel Kurz-Pflaster-Rothaus-Straße nennen. Oder wir suchen uns noch ein anderes Merkmal und würden sie dann nennen Kurz-Pflaster-Schlechter-Bürgersteigstraße. Der Wiedererkennungseffekt wäre zumindest groß. Aber es wird ja natürlich nicht so gemacht. Also gehen wir die Straße weiter geradeaus, unsere neue erfundene Straße lang mit dem Namen Kurzpflaster-Rothausstraße und denken wir nach. So, ich habe jetzt mal mit nachgedacht. Ich hoffe, Sie gestatten mir das. Und ich glaube jetzt auch zu wissen, wie ich es Ihnen am besten erklären kann. Straßen kann man ja von oben, unten, vorne, hinten, rechts, links und von der Mitte aus betrachten. Wir fangen am besten mit einer Perspektive von oben an. In unserem Fall eine Metaperspektive auf Straßenbau und Straßenbenennung. Ja, krass, und da kommt auch schon der richtige Mensch angeschlendert, der uns das erklären kann. Hallo, Herr Professor Dings. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Sagen Sie, könnten Sie uns kurz erklären, warum es sowas wie Straßenbau und Straßennamenbenennung gibt? Warte mal, wir bleiben mal kurz stehen. Also, Herr Professor Dings, können Sie uns das mal kurz erklären, warum Straßenbau und Straßennamenbenennung? Puh, wissen Sie, das ist ein ganz schön harter Brocken. Und das würde aber auch viel zu lange dauern. Naja, aber vielleicht könnten Sie es ja einfach nur abkürzen. Versuchen Sie es doch bitte wenigstens, da würde ich mich sehr freuen. Nun gut, aber unterbrechen Sie mich nicht. Und Sie auch nicht mit Ihren Kopfhörern da. Und gucken Sie nicht so genervt. Ich könnte auch gleich weiterlaufen. Blockieren ja eh die ganze Straße, eine Frechheit. Ja, gut, dann bleiben wir jetzt kurz mal erstmal stehen. Dankeschön, dass Sie uns das erklären. Damit Sie verstehen, worauf ich hinaus will, werde ich das Thema Straßennamen erstmal von einer größeren Perspektive herleiten. Wie man ja mit gesundem Menschenverstand bemerkt, ist das Zusammenleben der Menschen durch und durch strukturiert, von der Wiege bis zur Bahre in Lebensläufe und Gesetze eingeteilt. Aber warum ist das eigentlich so? Wenn man sich diese Frage stellt, könnte man, wie ich, Folgendes annehmen. Im Laufe der Geschichte stehen sich immer zwei bestimmte Gruppen gegenüber, die die Macht haben und die, die sie nicht haben. Die, die regieren und die, die sich regieren lassen. Man kann also davon ausgehen, dass diese beiden Gruppen unterschiedliche Interessen und Weltanschauungen haben. Wenn diese beiden Gruppen nun ihr Verhältnis zueinander ausdrücken wollen, sagen wir in Kunst, Wissenschaft etc., würde es also notgedrungen recht oft zu Konflikten kommen. Das aber darf nicht sein. Also die Gruppe, die bestimmen kann, was die offizielle Meinung zur Welt ist, lässt die andere Gruppe aber dabei mitmachen. Damit die sich eingebunden fühlen und nicht dagegen rebellieren. Und vor allen Dingen ganz wichtig, eigentlich ist die Verteilung der Macht, also wer sie jetzt besitzt, mehr oder minder beliebig. Also rein theoretisch könnte jeder Macht haben. Aber das ist halt nicht so. Deswegen ist es eigentlich zufällig, ob Herr Müller oder Herr Wolf nun Macht besitzt. Aber die Machthaber wollen die natürlich nicht abgeben, weil Macht fetzt ja. Und deswegen müssen sie diese ganzen Herrschaftsverhältnisse sozusagen als erstens notwendig, also ohne das würde die Welt zusammenbrechen und zweitens als legitim darstellen. Also, dass es einen bestimmten Grund hat, warum die Welt so und nicht anders aufgebaut ist. Naja, und da haben wir im 18. Jahrhundert die Religion, die unser Leben ordnete. Und als das dann weggefallen ist, brauchte man was Neues, um den Menschen zu verklickern, dass sie jetzt nicht einfach gehen können. Um zum Beispiel eine Weltreise zu machen. Nee, die Menschen sollen schön da bleiben und weiterarbeiten und auch nicht unbedingt Bürgerkriege führen. Da kann man nicht so wirklich Geld mitverdienen. Also, schwuppsdiwupps, brauchte man eine neue Ordnung. Und ganz wichtig, eine, die plausibel macht, warum wir die Ordnung um uns herum brauchen. Dass sie ein Teil von uns persönlich sind, damit wir halt eben nicht abhauen. Genau so, wie ihr jetzt noch sitzen bleiben solltet. Nicht ungeduldig werden auf den billigen Plätzen, okay? Ja, und dafür war dann das Konzept der Nationen da. Nation leitet sich vom lateinischen Natio, also Volk, ab. Das meint eine Gruppe von Personen, die sich durch eine gemeinsame politische oder kulturelle Vergangenheit miteinander verbunden fühlen soll. Und gemeinsame Sprache, Religion, Heimat oder Geschichte sind dabei natürlich hilfreich. Einen anderen Zweck haben diese Komponenten meist nicht. Das Konzept der Nation hat dann eben nicht religiös erklärt, warum der Mensch irgendwo bleiben soll, sondern dann wurde von Heimat gefaselt. Und dass wir immer ein Stückchen von unserer regionalen Kultur beeinflusst sind und so weiter. Naja, und in diesem Konzept finden wir dann auch die Straßennamen. Straßen sind eigentlich nur gepflasterte Böden, nichts mehr und nichts weniger. Aber wir sollen diese Straßen ja auch lieben. Sie sind Teil von uns selbst, von unserer Heimat, die immer ein Teil unserer Vergangenheit und Zukunft ist. Straßennamen repräsentieren also in dieser Vorstellung uns selbst, unser Ich, unsere Identität. Vielleicht seht ihr das nicht so, aber wartet nur ab, sobald irgendjemand daherkommt und sagt, oh, diese Straße sollte aber anders heißen. Dann ist es meist nicht so lustig. Die Leute fangen an zu wettern oder sich zu freuen. Kaum einer bleibt dabei emotionslos. Denn irgendwie hat man es ja schon gefressen. dass man die Straße als ein Stück seiner selbst ansieht. Naja gut, das war jetzt wirklich viel. Also Sie meinen, nochmal kurz zusammengefasst, die Herrschenden brauchen die Menschen, um zu arbeiten. Dafür müssen die Menschen an einem bestimmten Ort bleiben. Und um denen das irgendwie nett beizubringen, wird denen dann eben weisgemacht, dass der Ort, in dem sie leben, ein Stückchen ihrer Persönlichkeit ist. So ungefähr haut das hin, aber egal. Lesen Sie doch einfach mehr. Aber ich gehe jetzt und hören Sie, die Autos hupen schon und die Passanten beschweren sich über uns. Na gut, dann los. Dankeschön, Herr Professor Dings. Ihnen noch einen schönen Tag. Also weiter geht's jetzt, meine Lieben. Also ich stehe jetzt hier gegenüber quasi an der Kreuzung der August-Bebel-Straße. Und und wir würden jetzt einfach nach links laufen. Also ich gehe jetzt vom Bürgersteig runter über die Straße links in die August-Bebel-Straße rein, an der Jugendherberge vorbei. So. Und ich erzähle euch jetzt mal noch eine kleine Anekdote zur Straßenumbenennung. Wir können auch wieder ein bisschen zügiger laufen. So, die Anekdote zur Straßenumbenennung. Also wie wir ja gerade gehört haben, reagieren Anwohner sehr schnell emotional, wenn ihre Straße umbenannt werden soll. Zum Beispiel in Köln, da war das ähnlich. Da mussten die Kölner Stadtverwaltung vor Jahren im Zuge einer Eingemeindung doppelte Straßennamen wegstreichen. Da gab es dann Leute, die wohnten vorher im Wieselweg und der sollte in den Hamsterweg umbenannt werden. Die Anwohner gingen auf die Barrikaden, denn die wollten eben partout nicht Hamster heißen. Sie wehrten sich vehement dagegen und wünschten sich Rehwechsel als Anschrift. Bekamen sie aber nicht. Ja, und andere wiederum hatten sozusagen Glück. Die Kölner Leutchen, die früher am Dachsweg wohnten, waren nicht mit dem Spitzmausweg einverstanden und so wohnen sie jetzt ganz nobel im Nerzweg. So, wir müssten jetzt kurz vor dem Fußgängerüberweg sein und links neben uns sehen wir die Universitäts- und Landesbibliothek hier von Halle. Aber nochmal auf den hässlichen Spitzmausweg und den noblen Nerzweg zurückzukommen. Genau dasselbe passiert nämlich in Halle, also diese Emotionalität mit der Straßenumbenennung. Und zwar hat das was mit der Leopoldina zu tun. Die Leopoldina sehen wir jetzt gleich, und zwar an der nächsten Kreuzung mit dieser Einbahnstraße da. Wenn wir da ankommen, guckt ihr nach links, da ist die Leopoldina. So, die Leopoldina, nochmal kurz dazu, das ist die Deutsche Akademie der Naturforscher. Die wurde 1652 in Schweinfurt als private Gelehrtengesellschaft gegründet und hat ihren Sitz seit 1878 in Halle. Seitdem steht sie also ganz ehrwürdig hier rum und glänzt und betreibt Wissenschaft. So, ich bin jetzt an dieser Mini-Kreuzung angelangt und ich bleib kurz stehen. Wenn ihr jetzt nach links guckt, da seht ihr die Leopoldina. Das ist die Hausnummer, guck ich mal ran, 37, genau. Also quasi in die Straße rein, wo wir wieder diese roten Schilder mit Fahrradfahrer frei haben. Ja, genau, das ist die Leopoldina. Und ja, die Leopoldina, da sie nun schon lange in Halle ist und wahrscheinlich auch noch eine ziemlich lange Zeit hier sein wird, ist ja so quasi ein wundervolles Ding, an dem man veranschaulichen kann, wie ihre Vergangenheit schön geredet wird, damit sie quasi als Aushängeschild für Halle dienen kann und auch für Gesamtdeutschland. Denn die Leopoldina ist nämlich vor 2 Jahren von Bund und Ländern zur Deutschen Akademie der Wissenschaften gewählt worden und vertritt seitdem die Bundesrepublik Deutschland in internationalen Angelegenheiten. Aber gehen wir doch mal ein bisschen näher an die Leopoldina ran. Wie gesagt, wieder nach links und rechts gucken. Und ich überquere jetzt quasi die Straße Richtung links, Richtung Leopoldina. Gehe jetzt wieder auf den Bürgersteig. Also ohne zu wissen, was die Leopoldina eigentlich ist, sieht man Folgendes. Also wenn ihr jetzt mal hochguckt, dann haben wir ein großes Haus, das wahrscheinlich viele Räume hat, mit vergitterten Fenstern sozusagen. Und zumindest hier unten auf der ganz unteren Ebene mit einer Garage, da steht Hausfahrt Freihalten und mit der Hausnummer 37. Die Außenwände sehen ein bisschen langweilig aus. Also wir können jetzt mal hier davor stehen bleiben. Hier haben wir das Schild Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina. Also wie gesagt, man sieht halt nicht so viel. Ja, und nun passiert aber Folgendes. Normalerweise, also wenn Leute so den Namen Leopoldina hören. Und wenn wir jetzt hier auch davor stehen, müssten wir so ein bisschen ein Kribbeln verspüren. Also eine Art Atmosphäre wahrnehmen können. der wir uns nicht entziehen könnten. Denn in diesen Räumen wurde große Wissenschaftsgeschichte betrieben. Naja, könnt ihr diese Geschichte riechen? Und nee, die riecht nicht nach muffigen Büchersträngen, sondern nach glorreichen Taten. Die Leopoldina, das ist nämlich das deutsche Schaufenster wissenschaftlicher Freiheit. Allein 33 Nobelpreisträger sind hier verwurzelt. Und Sie, also genau Sie, die hier zuhören, hier auch in Halle leben, Sie sind Teil dieser Geschichte. Sie können dieses wissenschaftliche Wunder jeden Tag vor Ihren eigenen Augen sehen, hineingehen und bestaunen. Und ja, Sie leben in einer wunderbaren Stadt, die den Geist der wissenschaftlichen Freiheit atmet. Und das auch nicht erst seit heute. Nee, die Leopoldina, sie ist eine Geschichte von beispielloser wissenschaftlicher Größe. Wie uns zum Beispiel Deutschlandradio Kultur zu berichten weiß, hat der 30-jährige Krieg, der hier mal in Europa führte, die Wissenschaft in Europa auf ein Minimum zusammenschrumpfen lassen. Da wurden Städte zerstört, Dörfer abgebrannt und die Wissenschaft gab es dann im Endeffekt fast gar nicht mehr. Und in genau dieser Zeit wurde die Leopoldina gegründet. 4 Ärzte aus Schweinfurt wollten damit nämlich die Forschung retten. Und die wollten die Natur erforschen zum Wohle der Menschheit und gründeten die Leopoldina. Und jetzt zitiere ich nochmal Deutschlandradio Kultur. Also Zitat: Auch nach dem zweiten großen Krieg im 20. Jahrhundert gelang der Leopoldina ein Husarenstreich, der bei Kennern noch heute für Bewunderung sorgt. Was ist damit gemeint? Also, die Leopoldina strotzte unter ihrem damaligen Präsidenten Emil Abderhalden der NS-Diktatur und bewahrte sich ihre Unantastbarkeit vor politischem Eingriff. Und nicht nur den Nazis hat die Akademie erfolgreich widerstanden, Auch dem darauf folgenden Sozialismus konnte sie sich erfolgreich entziehen. Der damalige Vizepräsident Otto Schlüter konnte nämlich damals die Anbindung der Leopoldina an eine staatliche Akademie der DDR verhindern. Hören wir doch mal, was Michael und Joachim Karsch und Wieland Berger zu diesen Sternstunden der Wissenschaft zu sagen zu haben. Das sind übrigens alles Historiker, die sagen da, die offizielle Anerkennung als Deutsche, das heißt nach der Teilung Deutschlands, als überstaatlich wissenschaftliche Einrichtung, bewahrte der Leopoldina ihre Unantastbarkeit vor direktem politischen Eingriff. Sie begriff sich als übernationale, deutschsprachige, freie Gelehrtengesellschaft. Ja, Leute, wir leben in einer großartigen Stadt, beseelt vom Geist der Wissenschaft. Und wir können diese Stadt lieben. Und sie hat nämlich auch viel, viel mehr zu bieten. So, nachdem wir diese unvergleichliche Aura der Leopoldina genossen haben und jetzt hier auch schon ganz schön lange davor rumstanden, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal weiter Richtung, quasi in die entgegengesetzte Richtung der Einbahnstraße. An der ULB-Halle vorbei, an der Leopoldina vorbei, ich sehe jetzt rechts an dieser Fensterscheibe, Hören hat seine Zeit, so ein Plakat. Vielleicht ist es immer noch da, wenn ihr ja auch vorbeilauft. Ansonsten, wie gesagt, im Gegensatz der Einbahnstraße gehen wir jetzt mal rein. Vielleicht kriegen wir dann auch ein bisschen Charakter von der Straße ab, denn die wurde nämlich nach dem Präsidenten der Leopoldina benannt, der die Leopoldina in der NS-Zeit so gut ja aus allem politisch rausgehalten hat. Und sein Name war Emil Abderhalden. Aber ich finde es irgendwie komisch, also wenn wir uns mal umgucken, irgendwie, wenn der Abderhalden so toll war, dann sollte doch auch die Straße ein bisschen besser aussehen. Die ist nämlich meiner Meinung nach ganz schön runtergekommen. Erstens ist sie irgendwie zu eng und zweitens ist auch Fahrradfahren irgendwie auf ihr ziemlich schwer, wie ich das gerade sehe. Also ich bin Fahrradfahrer, weil die auch noch so blöd gepflastert ist. Naja. Also, meine liebe Stadt, wenn man so eine Straße mit so einem Namen toll finden soll, dann könnte man sie ja wenigstens auch ein bisschen hübsch machen. Oh, schauen Sie mal hoch, da winkt uns jemand vom Fenster. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Straßenseite. Da winkt wirklich jemand. In dieser Hausnummer 32. Kommen Sie mal mit. Hey, Sie! Ja, Sie da unten mit den Kopfhörern. Ich beobachte Sie schon eine ganze Weile. Machen Sie den Rundgang? Hallo, meinen Sie mich? Also ich erkläre hier ein bisschen was zur Leopoldina und zur Emil Abderhaldenstraße. Na, kann ich Ihnen auch was dazu sagen. Ist nämlich alles ganz schön krude, was da so läuft. Ja, na gut. Ja, wären Also Sie, meine Hörer, meine Autoverkäufer, werden Sie da jetzt damit einverstanden? Also ich weiß, es wird wahrscheinlich mittlerweile schon ganz schön langweilig und einige von Ihnen haben bestimmt noch was vor. Aber schauen Sie, der Herr da ist schon mal so freundlich, uns da was zu erzählen. Ja, also machen wir, sind Sie jetzt damit einverstanden? Gut, na dann bleiben wir wieder stehen. Ach, sehen Sie, übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das, können Sie auch wahrscheinlich nicht sehen, der Herr, das ist das ganz obere linke Fenster, da guckt der raus und spricht mit mir. Müssen Sie mal gucken, da steht so gerade noch so ein kleiner weißer Topf da. Ja gut, danke schön, dann fangen Sie doch einfach mal an. Ich bleib hier und höre Ihnen zu. Ja, also wissen Sie, die Partei der Grünen haben vor ein paar Wochen einen Antrag im Stadtrat vorgebracht. Die wollten, dass diese Emil ab der Haldenstraße umbenannt wird. Und wissen Sie, da habe ich mich eigentlich riesig gefreut. Ich schäme mich nämlich geradezu, hier zu wohnen. Dieser Emil ab der Halden, das war nämlich kein feiner Kerl. Ja, natürlich hat er die Medizinethik erfunden. Aber wissen Sie, was er damit wollte? Für ihn bestand die Erfüllung der Ethik in der absoluten Volksgesundheit. Also erst, wenn alle Menschen genetisch einwandfrei sind, erst dann kann auch das deutsche Volk zu einem herausragend großen Volk werden. Und das meinte der schon 1925. Von wegen kein Nazi. Und dann wissen Sie, der Abt der Halden war zwar nie Mitglied in der NSDAP, aber sehr wohl im NS-Lehrerbund. Und mit seiner Leopoldina und der Forschung zu der Zeit. Alle jüdischen Mitglieder hat er schon 1933 streichen lassen. Ach, noch bevor überhaupt ein deutschlandweiter Befehl dazu rauskam. Und geforscht hat der, wollen Sie wissen, was der geforscht hat? Ha? Wollen Sie das wissen? Ja, gerne. Sie doch auch, oder? Der hat so eine Theorie erfunden. Und die wurde auch sofort danach widerlegt. Von dem Leonor Michaelis. Wissen Sie, das war ein kluges Köpfchen. Und mutig war der. Natürlich akzeptierte Abt der Halden diese Widerlegung nicht. Aber wie Sie sich denken konnten, naja, der Michaelis ist dann gegangen. In die USA. Den verlogen forschen, das wollte der nicht. Aber was hat der Abt der Halden denn erforscht? Ach, naja, der hat so Genforschung gemacht. Theorie der Schutz- und Abwehrenzyme. Irgendwie so hat er das genannt. Und damit ist er dann hausieren gegangen. Ja, lesen Sie doch mal rein. 1941 gibt es da eine Auflage von seinem. Da betont er ausdrücklich, dass sein Test sehr nützlich für Rassenforschung und Humangenetiker sein könnte. Vor allem, wenn die sich mit der Feststellung von Rasse oder der Elternschaft der Individuen beschäftigen. Damit hat er der NSDAP doch direkt in die Hände gespielt. Das war doch kriegswichtige Forschung. Oder wie man so schön sagt, die wissenschaftliche Unterbauung und praktische Durchführung rassen- und bevölkerungspolitischer Maßregeln des NSDAP-Staates. Oh, gucken Sie, da geht ein neues Fenster auf. Das ist ganz rechts außen, das da mit dieser, weiß nicht, was das ist, eine Palme oder so. Ganz rechts außen oben. Aber pst, wir wollen hier aber nicht. Hey Sie, Herr Müller, jetzt machen Sie aber mal halblang. Können Sie den Abt der Halden nicht einfach mal in Ruhe lassen? Sie müssen den doch in der Zeit sehen. Damals hätten Sie das auch nicht anders gemacht. Und dann diese Grünen, die Straße umbenennen. Die sollten sich lieber daran machen und etwas Vernünftiges tun. Die Leopoldina unterstützen. Unser Halle hat es doch verdient. Also wissen Sie, Frau Meier, ich lebe nicht gern in einer Straße, die den Namen eines Wissenschaftlers trägt, der in der ganzen Welt für seine sogenannte Wissenschaft ausgelacht wird. Außerhalb Deutschlands verschwanden die Erkenntnisse ab der Hallens vollkommen aus der Forschung und das schon in den 30er Jahren. Einfach, weil sie Stuss sind. Und überhaupt. Ihre Leopoldina, die war weder zu Nazi-Zeiten unpolitisch noch in der DDR. Die 20 Mitarbeiter, die Leopoldina in DDR-Zeiten hatte, wurden damals jährlich mit 800.000 Mark aus der sozialistischen Staatskasse ernährt. Und für die DDR war die Leopoldina das kosmopolitische Aushängeschild. Will nur alles heute keiner mehr wissen, wa? Herr Müller, wissen Sie? Sagen Sie das mal der Leopoldina. Und überhaupt, was wissen Sie schon? Ich finde, der Stadtrat hat das schon ganz richtig entschieden. Der meint nämlich, damit sollten sich die Experten beschäftigen. Schon richtig, dass die ganze Sache in den Kulturausschuss verlegt wird. Ja, bloß nicht selber denken, Frau Meier, wa? Das haben Sie ja noch nie zustande gebracht. Immer schön die Experten entscheiden lassen und die entscheiden sich, wie sich der Wind dreht. Also jetzt hören Sie mal, Herr Müller, von Ihnen brauche ich mir sowas nicht sagen zu lassen. Sie wohnen doch immer noch in dieser Straße. Ziehen Sie doch einfach weg, wenn es Ihnen nicht passt. Sie eingebildeter Schnösel. Ich jedenfalls finde es schön. Und ich lasse mir das nicht von irgend so einem politischen Brandstifter kaputt machen. Und schon gar nicht von einem, der nachmittags um 4 noch im Unterhemd rumrennt und draußen auf der Straße die Leute belästigt. Guten Tag, Herr Müller. Also das ist doch, sehen Sie, Weiber, keine Ahnung von Politik und Geschichte. Na, ist doch kein Wunder, dass unser Land den Bach runtergeht. Naja, machen Sie es mal gut. Hier wohnen ja schließlich noch andere Leute. Und so viel Krach am Nachmittag, das ist nicht lustig. Auch wenn es in dieser unmenschlichen Straße ist. Dann danke ich Ihnen ganz dolle. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ne? Puh, das war heiß. Aber nicht schlecht, unsere beiden, oder? Finden Sie nicht auch? Ich glaube, das nennt man dann wohl wirklich Straßentheater. Ah, naja, ich würde sagen, machen wir einfach mal das Experiment. Wir können die beiden ja doch auch mal ernst nehmen. Die beiden haben ja schließlich auch echte Gefühle gezeigt. Und ich würde mal sagen, mal sehen, ob wir den Auslöser der Gefühle hier irgendwo auf dieser Straße finden können. Gehen wir also noch ein bisschen weiter quasi links. Genau. Also versuchen wir es mal. Also wir gucken jetzt mal, wo versteckt sich das Besondere dieser Straße? Was ist es, dass die Menschen so liebevoll oder zornig mit ihr umgehen lassen, dass man ja Gefühle dafür hat? Und Gefühle, die kann man ja nicht sehen. Deswegen würde ich sagen, wir machen Folgendes. Bleiben wir nochmal kurz stehen. Ich weiß, wir bleiben ziemlich oft stehen, aber bleiben wir nochmal kurz stehen und schließen unsere Augen. Und dann würde ich sagen, hören Sie mal nur auf meine Stimme, also wirklich stehen bleiben bitte und Augen schließen und hören Sie nur auf meine Stimme. Ich werde Ihnen jetzt meditativ Wörter in Ihr Ohr flüstern. Und also probieren Sie das mal, lassen Sie sich mal drauf ein. Und ich will, dass Sie dann sehen, ob Sie darüber quasi in sich selber etwas spüren, was Ihnen diese Straße geben kann. Also 1, 2, 3, Augen zu. Jetzt fange ich an. Rassenforschung. Wissenschaft. Fördergelder. NS-Lehrerbund. Tote jüdische Ex-Mitglieder. So, puff. Und jetzt nochmal entspannt, weiterhin Augen zu. Ich mache das jetzt nochmal umgedreht, also liebevoll. Vorher können wir nochmal einatmen. So richtig so einatmen und ausatmen. Machen Sie mir das nach. Einatmen und ausatmen. Wie gesagt, und jetzt nochmal liebevoll. Kosmopolitisches Aushängeschild. Wissenschaft, internationales Halle, meine Straße, schön. So, und jetzt nochmal einatmen und ausatmen. Genauso, seien Sie ganz ruhig, spüren Sie Ihre Gefühle. Merken Sie was? Lassen Sie uns mal weitergehen. Lassen wir uns ganz auf das Experiment ein. Suchen wir wirklich nach dem Geist der Straße. Laufen Sie, schauen Sie sich um. So, ich gehe jetzt mal hier links an das nächste Haus. Und machen Sie mir das bitte nach hier. Und ich fasse das mal an, das ist so beige. Und ich fasse das an und streife da drüber und es kribbelt ganz dolle. Lassen Sie sich auf dieses Haus ein. Berühren Sie von mir aus auch den Bürgersteig. Das würde ich jetzt hier auch machen. Ja, können Sie es spüren? Ist da irgendwas? Haben wir das jetzt irgendwie gefunden? Walter Benjamin hat das, was wir hier gerade machen, mal als selbstinduzierten Rausch bezeichnet. Und ich würde sagen, ja, wenn wir uns schon selbst induzieren, dann richtig auch, dass es ein richtiger Rausch wird, bis es kracht. Vielleicht klappt es ja. So, ich würde sagen, weiterlaufen. So. Ja, immer schön jetzt geradeaus. Wenn es dann hier vorne wieder zu dieser kleinen Kreuzung kommt, würde ich sagen, gehen wir links. So. Also ich würde sagen, jetzt erstmal im Gro können wir feststellen, dass man uns weismachen will, dass Straßen, wenn sie den Namen bedeutender Menschen tragen, eine gewisse Würde oder Aura haben. dass sich da dann eben die großen Ideen der Menschen herauskristallisieren. Ich würde sagen, lassen Sie uns auf die Suche nach diesen Kristallen gehen. So, jetzt links in die Adam-Kuckhoff-Straße rein. Genau, also wie gesagt, lassen Sie uns, wenn sich hier die Ideen rauskristallisieren an diesen Straßen, ne? Lassen Sie uns mal auf die Suche nach Kristallen gehen. Also ich sehe jetzt gerade hier links von mir eine ganz, ganz viel Hühnerkacke. Da ist nichts mit herauskristallisierten oder kristallen Ideen. Ganz viele Kippenstummel sehe ich auch auf der Straße. Also ich habe nichts gefunden. Irgendwie scheint unser Experiment dann wohl doch nicht zu funktionieren. Aber ich habe hierzu noch was Kleines zu erzählen. Hier befinden wir uns ja auf der Adam-Kuckhoff-Straße und wir waren gerade in der Abderhalden-Straße. Der Abderhalden und Kuckhoff lebten ungefähr zur selben Zeit, nur dass Kuckhoff Schriftsteller war und über Schiller promovierte und im Gegensatz zu Abderhalden richtig was gegen die Nazis hatte. Naja, und Kuckhoff wurde dann 1943 von den Nazis hingerichtet, bumm, weil er Mitglied in der Widerstandsorganisation Rote Kapelle war. Also, wenn die netten Stadträte schon ihre Straßen mit irgendwas wie Würde und Aura schmücken wollen, dann könnten sie auch mal darauf achten, dass sich nicht die widerständige Sozialdemokraten und NS-Lehrerverbandwissenschaftler die Kreuzung in die Hand geben. Naja, aber laufen wir weiter. Guck mal, da vorne sehen Sie schon, kommen wir wieder zur UFO-Galerie. Oh, und da ist auch nochmal Herr Professor Dings. Hallo, Herr Professor Dings. Hallo. Oh, hallo, Sie sind ja immer noch unterwegs. Ja, wir suchen gerade die Aura der Straße so, quasi als kleiner Selbstversuch. Naja, Sie sind aber lustig. Hören Sie, machen Sie doch Schluss für heute. Gehen Sie lieber einen Kaffee oder Wein trinken. Das bringt Ihnen sicher mehr, als irgendeiner Identitätssache hinterher zu rennen. Ja, aber Herr Dings, naja, probieren kann man das ja mal. Aber ich weiß, eigentlich haben Sie ja recht, da wo keine Aura, Identität oder Volk ist, da kann man ja auch nichts finden. Ich meine, es existiert hier auch nicht. Sehen Sie, meine Liebe, genau darauf wollte ich auch hinaus. Kommen Sie, ich lade Sie auf einen Kaffee ein. Und Sie? Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, gut, Herr Dings. Sehr gern. Ich freue mich immer auf einen eingeladenen Kaffee. Vielleicht auch ein Weinchen, ist ja nur schon spät. Ja, meine lieben Audiowalker, ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag oder Abend, wann auch immer Sie sich das jetzt anhören. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht. Sie können ja noch mal in den Veranstaltungsplan der UFO-Universität schauen. Da gibt es bestimmt was, was den Tag noch gut füllen kann oder den Abend. Ja, und dann wünsche ich, ja, tschüss und bis bald mal wieder.